Kundgaben Nummer 341 vom 21.03.1938. Göttliche Gnade, geistige Freunde, Gefahren von außen, Hilfe. Wenige nur vernehmen die Stimme des Herrn, und daher ist es immer geboten, in tiefster Demut zu verbleiben und inständig um Gottes Segen zu bitten. Es wirket wohl an jeder aus dem Drang seines Herzens heraus. Doch müssen alle diese Gefühle auf den ewigen Herrn gerichtet sein. So wird er auch gesegnet vom Heiland, all sein tägliches Wirken entfalten können. Wo aber der Geist sich nicht willig allen Anordnungen fügt, wird es schwer sein, dem göttlichen Willen entsprechen zu können. Ihr alle, die ihr nach dem Herrn verlangt, begebet euch in seine Gnade. Nicht eines von euch wird dieser göttlichen Gnade verlustig gehen. So ihr der inneren Stimme folget, die euch stets den rechten Weg weisen wird. An jeglicher Arbeit des Geistes beteiligen sich die euch umgebenden Geistwesen mit allem Eifer. Ihr seid niemals verlassen, sondern in treuer Hut dieser Wesen, die unaufhörlich bemüht sind, eure Seelen zu fördern und in dieser Arbeit ihre eigentliche Arbeit im Jenseits erfüllen. Nur gebet Acht, dass ihr Widerstand bietet allen bösen Einwirkungen von außen. Die Gefahr umlauert euch stets. Immer seid ihr Versuchungen ausgesetzt, die eure geistige Arbeit und die Arbeit an euch selbst zunichte machen wollen. Überlasset euch auch da vertrauensvoll euren geistigen Freunden. Sie wehren alles ab von euch, wenn ihr nur selbst nach ihnen verlangt und ihren Schutz begehrt. Es kann kein Erdenwesen von selbst sich so bilden, seine Seele so zur Vollendung bringen, wenn es nicht wirksam unterstützt wird von den Geisteswesen. Und diese Unterstützung wird euch in so reichem Maße zuteil, seid ihr nur selbst willig, diesen Schutz zu gebrauchen. Denn anders ist euch Hilfe unmöglich. Immer müsst ihr durch euren Willen euch selbst die Verbindung geschaffen haben mit diesen, ehe sie euch tatkräftigst unterstützen können. Und das in jeder Weise, sowohl bei der irdischen Tätigkeit als auch in der geistigen Arbeit, stehen sie euch hilfreich zur Seite und helfen euch, alles für den Herrn und Heiland zu vollbringen und zu seiner Ehre zu wirken in Ewigkeit. Amen.